Der jüdische Virus ist, nach Karl Marx, ins Blut der Nichtjuden übergegangen. Alle in der zeitgenössischen Geschichte oder im Dritten Staate sichtbaren Bestrebungen und Organisationen sind rationeller Art. Nach Julius Evola ist die Freimaurerei nach der Französischen Revolution völlig atheistisch und rationalistisch geworden. Er führt hierzu die folgenden Erklärungen des Freimaurers von Knigge, eines Schülers und Freundes von Adam Weishaupt, des Begründers des Bayerischen Illuminatenordens, aus dem Jahre 1848 an: Alle Juden haben erkannt, dass die Freimaurerei ein Mittel zur soliden Errichtung ihres geheimen Imperiums war. Weiterhin gibt Evola in seinem Buche »Drei Aspekte des Judenproblems« folgende Worte des Juden Mordechai, wie Karl Marx wirklich hieß, wieder: »Der jüdische Virus ist in das Blut der Nichtjuden übergegangen. Welches ist die praktische Tendenz des Judentums? Der Eigennutz. Welches ist sein irdischer Gott? Das Geld. Der Jude hat sich bereits auf jüdische Weise emanzipiert. Er hat sich der Geldmacht bemächtigt und dann ist durch ihn das Geld zur Weltmacht geworden. Und so wurde dann der praktische Judengeist zum praktischen Geist der christlichen Völker. Die Juden haben sich insoweit emanzipiert, als die Christen zu Juden geworden sind. Der Gott des Juden hat sich verweltlicht, er ist zum Gott der Erde, der Weltgott geworden. Der Wechsel ist der wirkliche Gott der Juden. Esra Pont würde sagen, der Wucher. Der kommunistische Marxismus und der kapitalistische Liberalismus werden von den gleichen Kräften gelenkt und bewegen sich auf das gleiche Ziel zu, die Zerstörung aller Überlieferungen, die auf Blut und Boden, auf Werten der Arbeit sowie solcher Potenzen und Energien beruhen, welche durch Kontakt mit höheren Kräften zustande kommen, sowie die Vernichtung aller Traditionen handwerklich-beruflicher Einweihung. Der Bolschewismus hat stets eine obskure Verbindung zu den internationalen jüdisch-freimaurerischen Persönlichkeiten unterhalten, was aus den regelmäßigen Moskau-Reisen des amerikanischen Multimillionärs Hammer sowie anderer mächtiger Vertreter der Macht des Großkapitals ersichtlich ist. Ein anderes aufschlussreiches Merkmal hierfür ist die Spekulation mit dem sowjetischen Gold in der Schweiz, was durch den Weltkapitalismus begünstigt wird. Die Multinationalen werden in reichlichem Maße begünstigt, denn das Produkt der Spekulation ist zum Erwerb von Devisen bestimmt für die Anschaffung fortgeschrittener Technologie und anderer Waren der Verbrauchergesellschaft. Denn ist es nicht verwunderlich, dass der jüdische Kapitalismus insgeheim für die weltweite Bolschewisierung bzw. dafür arbeitet, dass die letzte Stufe der Involution, der Verstofflichung im Kali-Yuga erreicht wird. Ein Weltreich der Sklaverei, das Königreich der Ameisenmenschen, in einem System ähnlich dem bolschewistischen, wo alles unter der Leitung des Staates zentralisiert wird, welches den Staat, welches alles kontrolliert. In einer Welt, in der die Bevölkerungsexplosion und die materialistisch-technologische Revolution die grundlegenden Koordinaten sind, ist die Demokratie als weltweites Kontrollsystem schon nicht mehr geeignet. Nur das bolschewistische System, nur die weltweite Versklavung kann jetzt den Juden noch von Nutzen sein. Ungeachtet der Komödie von einer Verfolgung der Juden in der Sowjetunion, sind es die Juden, die jenen totalitären Staat beherrschen, der ihnen seit seiner Entstehung gehört, zufolge seiner Ideologie, seiner Begründer, seiner Führer und im Hintergrund wirkender Kommissare, in Anbetracht seiner Ziele, seiner Struktur und seiner Aktionsmittel. Die Kontakte mit den geheimen Leitern, die alle Entscheidungen treffen und die an der Oberfläche politischer Macht jener düsteren Welt unsichtbar bleiben, gehen zum unsichtbaren Oberen, der Fürst der Sklaverei genannt wird. Für dieses Wesen sind die Juden nur ein nützliches Werkzeug zur Erreichung von Zielen, die für jene nicht ergründlich sind, wie etwa Mikroben, die einen Kadaver zur Auflösung bringen. Wenn die Protokolle nicht authentisch sind, so entsprechen sie doch den Tatsachen. Julius Evola, der ein Vorwort zur Ausgabe der Protokolle der Weisen von Zion schrieb, bringt mit dem Satz: Wenn die Protokolle nicht authentisch sind, dann entsprechen sie doch den Tatsachen, seinen Glauben zum Ausdruck, dass die Juden, wenn sie auch nach einem Plan vorgehen, doch instinktmäßig handeln, wie Spatzen, welche die Eier anderer Vögel auffressen. Eine instinktive Handlung, ein durch die Diaspora bedingter Reflex. Nachdem sie jahrhundertelang unter fremden Völkern lebten, muss ihnen die Tradition jener Völker als natürlicher Feind erscheinen, weil diese den Juden ablehnt. Deshalb muss die Tradition und muss der Adel jedes andersartigen und überlegenen Menschentums, jedes Volk mit einem Sinn für das Heldische im Leben, wo das mehr als das Leben einen höheren Wert hat als das Leben selbst, weil jede Art von Pazifismus nicht wichtiger ist als der unantastbare Begriff von Ehre, vernichtet werden. Hat er nun einmal dieses Ziel erreicht, dann geht der Jude jedoch nicht in der geistig verjudeten, bastardisierten Gemeinschaft auf, da er den neuen Bund und die Gesetze der Tora nun zur Geltung bringt. Er hält sich stets abseits. Aus Instinkt und in Erfüllung seiner Mission löst er den Kadaver völlig auf, wie das heute mit den Vereinigten Staaten von Amerika, mit England und mit dem ganzen verjudeten und in Auflösung befindlichen Westen geschieht. In Chile haben wir von alledem bei der systematischen Zerstörung der Landwirtschaft und der sich auf dem Lande behaupteten historischen Überlieferung durch den christdemokratischen Juden Jacques Chancholl, der sie in blinder Raserei und Hass durchführte, ein sichtbares Beispiel erhalten. Ihm ging es nicht um ein Ideal und er hat auch keinerlei Lehren oder Doktrinen von Gerechtigkeit in die Tat umgesetzt. Es war etwas Instinkthaftes, ein Zwang, das chromosomatische Gedächtnis, ein Symbolismus, genauso wie auch der Wunsch des Salvador Allende Gossen, die gesamte chilenische Tradition zu vernichten, unverständlich bleibt bei einer Persönlichkeit, die doch alle Güter der bürgerlichen Tradition ihres Landes genossen hat, wenn man das oben Gesagte nicht in Betracht zieht. Der instinktive Jude gewann in ihm die Oberhand und riss ihn mit sich fort in die Selbstzerstörung, welche die andere Hälfte seines Blutes vernichtete.